Malvina, du bist wie eine Biene, du gehst bei jeder Brücke ein und raubst der Liebe Honig sein. Malvina, Malvina!